WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Elena und sie ist 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Elena. So, um was geht's? Es geht um, ich habe ein Problem. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft und ich habe halt was mit meinem Mitbewohner angefangen. Heute? Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Der hat halt eine erektile Dysfunktion. Eine was? Eine erektile Dysfunktion, auch das Impotenz heißt? Genannt. Wie genannt? Impotenz. Impotenz. Genau. Und das steht halt ziemlich zwischen uns und Nochmal zur Wohngemeinschaft. Wie viele Leute wohnen in der Wohngemeinschaft? 5. Und wissen die anderen, dass du mit dem irgendwie was angefangen hast? Nee, das wissen die nicht. Also eine geheime Beziehung. Ja, genau. Wie alt ist der Mitbewohner? Der ist ungefähr 4 Jahre älter als ich. Okay. Er hat Erektionsstörungen. Genau. Hat er die immer schon oder nur bei dir? Oder hat er die immer auch bei anderen Frauen und bei sich selbst? Ja, genau. Also der hatte das auch wohl schon bei seinen früheren Beziehungen und hat halt auch oft gesagt, dass es nicht an mir liegt. Und Das heißt, wie sieht eure Sexualität aus? Wir waren schon intim. Was? Wir sind uns schon näher gekommen, aber wir hatten halt auch keinen Sex und Oralverkehr war schon da, aber er hat halt auch total Hemmung gehabt, sich auszuziehen oder so. Also man hat schon gemerkt, dass er da sehr mit zu kämpfen hat. So. Oralverkehr? Einseitig? Ja, genau, einseitig. Also er bei dir? Ja. Und auch bei diesen sexuellen Aktionen gab es keine Erektion? Genau. Warum ist das eigentlich geheim innerhalb der WG-Gemeinschaft? Ich denke, dass sich da vielleicht einige was gedacht haben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie öffentlich machen oder so, weil, wie gesagt, er hat diese Beziehung, also es war ja keine Beziehung, aber er hat es eigentlich schon beendet seit ein paar Monaten und dann könnte man doch offen damit umgehen eigentlich. Ja, also wenn wir uns jetzt sehen, da ist das eigentlich so, also da tun wir eigentlich beide so, als wenn nie was gewesen ist. Und wir haben halt schon irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis. Aber nach außen hin zeigen wir das halt auch gar keinem, dass da irgendwie dann mal was war. Aber ich frage, warum zeigt ihr das nicht den anderen Mitbewohnern? Weil er keine Beziehung wollte oder generell keine Beziehung möchte. Das läuft ein paar Monate jetzt mit euch beiden? Naja, das lief halt so über 2 Monate eigentlich. Und es hat sich schon länger entwickelt, sag ich mal. Aber so dieses Körperliche, das war eigentlich nur 2 Monate im Frühjahr jetzt diesen Jahres. Und seitdem ich irgendwie das Wort Beziehung in den Mund genommen habe, kapselt er sich halt total ab und reagiert da ganz empfindlich irgendwie in dem Thema. So. Ah, verstehe. Also das heißt, seit den zarten Versuchen da im Frühling ist dann auch gar nichts mehr Körperliches zwischen euch gelaufen? Genau, weil er sagt halt, er für ihn funktioniert eine Beziehung nicht ohne Sex und ich habe ihm auch schon ganz oft gesagt, dass ich mich halt, also dass bei mir halt auch Gefühle entstanden sind und sind denn bei ihm auch Gefühle entstanden? Das weiß ich halt nicht. Also er hat halt schon oft gesagt, dass er mich mag und so und aber er ist jetzt von sich aus auf Distanz gegangen. Genau. Weil er mit Beziehungen nichts am Hut haben möchte. Ja, genau. Und Und kann es auch sein, dass er auf Distanz ist, weil er gemerkt hat, dass das sexuell nicht funktioniert? Ja, das ist halt meine Vermutung. Und also nochmal zur Sache, also er war auch wohl schon bei Urologen, die ihm gesagt haben, das ist psychisch bedingt. Und Weißt du, habt ihr so offen miteinander geredet, ob er sich selbst befriedigt? Ja, das weiß ich. Und das funktioniert scheinbar auch. Das funktioniert, ja. Genau, und ja, ich fühle mich halt irgendwie total hilflos in der Sache. Also ich würde ihm einfach total gerne helfen, aber er lässt sich halt irgendwie auch nicht helfen. Wie ist denn jetzt, ich meine, ihr wohnt zusammen, das heißt, man läuft sich ständig über den Weg. Wie ist denn die Stimmung zwischen euch beiden, wenn ihr euch seht in der Wohnung? Ja, also die Stimmung ist eigentlich gut. Also das ist halt komisch, weil wir uns nicht mehr so oft sehen, wie wir uns halt mal gesehen haben. Sonst hatten wir irgendwie jeden Tag Kontakt und das ist jetzt halt sehr wenig geworden. Hast du den Eindruck, dass er dir aus dem Weg geht? Ja, schon ein bisschen. Weil wenn man zusammen wohnt, ergibt es sich ja zwangsläufig, dass man sich im Badezimmer, in der Küche, im Flur trifft. Ja, eben. Und deswegen stelle ich mir halt gerade auch die Frage, ob es überhaupt sinnvoll wäre, da wohnen zu bleiben, um da überhaupt irgendwie mit abschließen zu können. Weil, das ist halt echt eine schwierige Situation. Und Das klingt ja wirklich so, als würde er es wirklich nicht wollen. Als hätte er kein Interesse an einer Beziehung. Ja, genau. Also ja, vielleicht muss ich das einfach von dir auch nochmal hören. Also ich bin halt irgendwie so, dass ich mir denke, ey, da kann man doch, oder man kann doch auch mal zum Psychiater gehen oder so, aber ja, er will sich mit dem Problem halt auch irgendwie überhaupt nicht beschäftigen. Ja, und vielleicht ist einfach auch die Anziehung zu dir nicht so stark, dass er dich damit einbinden will, dass ihm geholfen wird. Ja, das stimmt. Gab es denn mal ein offenes Gespräch jetzt darüber, dass was nun ist mit euch beiden? Wie gesagt, als ich das halt angesprochen habe, da habe ich ihn halt auch gefragt, was ich ihm bedeute. Und da sagte er halt auch, er möchte einfach keine Freundin und dass das auch nicht an mir liegen würde, sondern dass er generell einfach beziehungsgestört sei. Und dann ist die Sache ja eigentlich klar, Elena. Ja, ich will es halt irgendwie noch nicht so wirklich wahrhaben. Ich weiß nicht. Also ich brauchte vielleicht einfach nur deine Meinung, um das auch nochmal zu sagen. Ja, so wie du es jetzt schilderst und jetzt auch nochmal das unterstrichen hast, was seine Worte, glaube ich, kannst du es wirklich vergessen. Was mit ihm da los ist, das ist eine andere Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht dein Bier, sich damit zu beschäftigen. Der will das nicht. Ja, okay. Der muss seinen eigenen Weg gehen und... Ja, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm das vielleicht helfen würde, wenn er mal in psychologische Betreuung oder so geht. Gut, das wird er aber auch selbst wissen und das wird der Arzt ihm wahrscheinlich auch gesagt haben. Ja, das stimmt. Und du kannst ihn da nicht hindrängen, das geht nicht. Nee, das stimmt, das muss ich vielleicht auch einfach akzeptieren. Bist du denn sehr verliebt in den? Also dadurch, dass wir uns halt jetzt nicht mehr so oft sehen, ist es schon weniger geworden, aber ich merke schon, dass ich noch häufig an ihn denken muss, so, ne? Und okay, ich meine nämlich, wenn du zu stark emotional eingebunden bist, dann wäre ein Auszug aus dieser WG, glaube ich, nicht das Dümmste. Ja, das habe ich nämlich auch schon gedacht, genau. Elena, mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, du musst dich da zurückziehen und zurückhalten. Ja, okay, dann danke. Alles Gute. Okay. Tschüss, ciao. Gut, tschüss. 0800 220 50 50, hier ist Ratsch. Oder Ratsch, stimmt das? Ja, Ratsch. Ratsch, 22, hallo. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, stimmt, passt ja jetzt schon. Woher kommt der Name? Weil Ratsch, das ist Indisch. Indisch? Also ich habe indische Wurzeln, also ich habe jetzt nicht mehr so viel damit zu tun, aber doch. Okay. Schön, dass du da bist. Weswegen rufst du an? Und zwar habe ich ein Problem auf meiner Arbeit. Ich bin Krankentransportfahrer. Und das war jetzt eigentlich auch nie ein Problem. Nur seit einem Monat habe ich einen Patienten, den ich regelmäßig fahre. Und der lässt halt regelmäßig rassistische Kommentare ab. Und also anfangs war es halt so, dass er mich ignoriert hat. Und dann habe ich es halt so mit Smalltalk ein bisschen aufzulockern, weil ich halt ein kommunikativer Mensch bin. Dann kamen halt nur so Sachen wie... ja, eigentlich rede ich mit Leuten mit deiner Hautfarbe gar nicht. So, das war dann der Beginn. Mhm. Nachher kamen dann schlimmere Sachen wie von wegen, kannst ja froh sein, dass du heutzutage lebst, wo alle so liberal sind. Damals, wo der Ali noch lebte, da wäre das anders gewesen. Solche so, Sachen. So heftige Sprüche. Ja. Wie alt ist diese Person? Ja, der ist Anfang 70, mein 72 ist er. Mhm. Und ja, ich habe gesagt, okay, ist ein alter Mann, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es mich doch sehr belastet und wollte es ihm irgendwie zurückzahlen. Mhm. Und habe dann halt angefangen, erstmal war es immer so, dass ich auf der Straße plötzlich hart gebremst habe, damit er sich aufregt, aber ich merke halt, dass mich das nicht mehr so befriedigt. Dann bin ich mit dem Rollstuhl gegen den Bordstein gefahren und so Blödsinn. Das finde ich auch Blödsinn. Da begibst du dich auf sein Niveau. Ja, aber klar, erzähl mal weiter. Ja, und die Sache ist halt, dass es mir nicht mehr reicht, ne? Also um Gottes Willen, ich möchte ihm keine ernsthaften Schäden zuführen, aber ich habe halt immer das Gefühl, dass er mir mehr Schaden zufügt als ich ihm und ich halt das irgendwie versuche auszugleichen und dann im Rollstuhl mal gegen den Bordstein fahre oder sowas. Das habe ich schon gemacht. Und wie reagiert er dann? Ja, der sagt, ja, kannst du nicht mal aufpassen, Punjabi oder sowas. Und bist du denn eigentlich alleine bei diesem Transport mit dieser Person? Ja, also zu Beginn hatte ich immer jemanden dabei, aber mittlerweile, weil ich jetzt schon was erfahrener bin, fahre ich alleine. Welche Erkrankung hat dieser Mann? Also er hat Nierenprobleme, muss 2-3 Mal die Woche zur Dialyse. Also 2-3 Mal die Woche fahre ich ihn zur Dialyse. Mhm. Und ja, also ich bin meistens, also alleine, also jetzt, ich sag mal, alle 3 Wochen ist ein Kollege von mir, der Nier ist dabei, aber sonst nicht. Ich muss mal sagen, ich bin wirklich fassungslos natürlich, dass jemand überhaupt so etwas sagt. Und dann ist der auch noch krank, er ist ein älterer Mann und er ist krank, er ist von dir abhängig und er sagt so schlimme Sachen. Das ist so unfassbar, finde ich, dass man es gar nicht glauben könnte. Aber natürlich glaube ich dir das, wenn du mir das jetzt hier so erzählst. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass es sowas gibt. Aber es ist wirklich unglaublich. Unglaublich. Ja, es geht auch an die Substanz, nur Domian. Ich habe dir halt wirklich Angst, dass ich ihm jetzt mal also einen schweren Schaden zufüge. Das darfst du auf keinen Fall machen. Das darfst du auf keinen Fall machen. Du musst souverän in der Situation bleiben. Wieso begegnest du ihm nicht mit einer scharfen verbalen Attacke? Ja, das ist jetzt so leicht gesagt, ne? Also sachlich würde ich das auch so beurteilen, aber in der Emotionalität fällt das dann doch mal anders aus. Ich glaube, du darfst dich gar nicht von so einem Schwachsinn provozieren lassen. Du müsstest ihm einmal mal die Meinung geigen, aber so richtig. Und wenn das nichts hilft, dann würde ich mich an deinen Vorgesetzten wenden und sagen, ich fahre den nicht mehr. Ja, habe ich auch gemacht. Problem ist nur, dass ein guter Freund von mir ist, das ist ein Unternehmen, was es noch nicht so lange gibt und ich bin der Einzige, der zu der Zeit fahren kann und ich möchte ihn da wirklich nicht im Stich lassen, das steht für mich noch da drüber. Verstehe. Okay, ja. Dann nimm dir diesen alten Herrn mal richtig zur Brust und falte den ruhig mal verbal zusammen. Das finde ich, ist legitim zu machen. Also meinst du, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich den jetzt mal wirklich dem in die Fresse haue, dann wird es mir besser gehen. Nee, mach's nicht. Was nutzt dir das? Dann zeigt er dich an, du stehst vor Gericht und hast einen Rattenschwanz von Problemen am Hals. Nein, das darfst du nicht machen. Dann würdest du ja genau das bedienen, was er letztendlich unterstellt, was du vielleicht sein könntest. Dann passt dich wieder in deine Schublade. Ja, nein, du musst da souverän, du kannst den scharf mit Worten ruhig angehen, aber du darfst nichts machen, nichts Widerrechtliches und nichts Strafbares. Ja. Ich verstehe das, dass da würde mir wahrscheinlich auch der Kragen platzen, wenn ich solche Unverschämtheiten hören würde. Du kannst ihn auch mal zusammenbrüllen, dass er einfach das sein lassen soll und er ist von dir abhängig und du benimmst dich ihm gegenüber höflich und du erwartest das von ihm auch. Also gibt es ja viele Sachen, die man da sagen kann. Aber mach nicht Dummheiten, mach nicht irgendwelche anderen Sachen. Da trägst du mehr Schaden davon, als die Genugtuung für dich groß ist. Ja, das ist halt echt so eine Zwickmühle. Jetzt, wenn du sagst, sag ich so, okay, um Gottes Willen, sowas mache ich niemals. Aber, was sagt denn dein Freund, Chef zu der Situation? Ja, der ist total professionell. Der sagt, ja, da musst du drüber stehen und so. Beleidige den doch auf Indisch und so, um den Hass rauszulassen. Der weiß ja nicht, was du sagst, weil er mich anscheinend ihn beleidige. Du sollst ihn nicht beleidigen, du sollst ihn einfach nur wirklich klarstellen, was er da von Schrott redet. Du sollst ihn auch nicht verbal beleidigen, du sollst es nur eine klare Grenze ziehen. Ja, aber wenn es mir nicht reicht? Na, versuch es erstmal, das hast du noch gar nicht gemacht. Ach. Ich finde alles andere ist indiskutabel, Ratsch. Alles ist indiskutabel. Du bringst ja auch deinen Freund und diese neue Firma in Teufels Küche, wenn du diesen Mann, wenn du den körperlich angehst. Was meinst du, was dann los ist? Ja, das habe ich mir schon ausgemalt, aber ich halt in der Situation, da sehe ich einfach nur rot. Ja, deswegen ist es gut, wenn man vorher darüber spricht, dass du dich programmierst, auf keinen Fall da auszurasten. Sondern denk dir entsprechend mal eine Rede aus, die du ihm hältst, und dann ist es erstmal gut. Ja, ich hatte auch seinen Verband mal nicht mehr gewechselt, so richtig. Also ich sollte da so ein größeres Pflaster, das soll ich wechseln. Ich habe gesagt, ich hätte es gewechselt, hab's aber nicht, weil es am Rücken ist, und er merkt ja den Unterschied nicht. Jetzt hat er auch einen Abszess. Und deswegen muss ich jetzt eine Woche nicht fahren, weil er jetzt im Krankenhaus liegt. Ja. Das ist halt auch schon so, also ich habe ein schlechtes Gewissen, andererseits fühle ich mich richtig geil dabei. Ja, aber ich finde, das schlechte Gewissen sollte überwiegen. Das ist nicht gut. Ich sag's nochmal, du begibst dich auf das primitive Niveau von ihm. Ja, hast du recht. Und du sollst souverän sein. Weißt du? So meine ich das. Ja. Versuch es. Ja, ich werde es versuchen. Und sprich vielleicht nochmal mit deinem Freund, wenn der auch noch eine Idee hat, was man tun könnte. Ja, mach ich auf jeden Fall. Lieber Ratsch, alles Gute wünsche ich dir. Domian, hier ist... Und hier ist die Katharina. Katharina ist 27, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian, hallo. Hi. Hallo, Katharina. Also ich freue mich erstmal sehr, mit dir mal zu sprechen. Also das ist wirklich gerade der Hammer. Freut mich, gib's gerne zurück. Um was geht's denn? Folgendes, also ich komme mit einer ganz positiven Nachricht. Mein Mann und ich möchten 23 Mal heiraten. Ihr möchtet 23 Mal heiraten. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ich wiederhole, Katharina möchte 23 Mal heiraten. Genau. Also denselben Mann. Ja. Und wir haben uns gedacht... Was bitteschön heißt das? Ja, also ich habe mir das auch niemals träumen lassen, dass es wirklich auch einen Mann gibt, der mir das vorschlägt. Also ich muss dazu sagen, 23 ist meine Glückszahl. Und die hatte ich natürlich auch schon, bevor ich meinen Mann kannte. Mhm. Und... ja, das kam dann irgendwie eins zum anderen. Also die 23 habe ich immer mit was Positivem verbunden. Und dann ging es so ein bisschen auch in die Hochzeitsplanung. Und dann saßen wir ganz romantisch im Urlaub auf dem Balkon. Und dann hat er mir versprochen, 23 Mal werde ich dich heiraten. Aber jetzt mal im Klartext, was bedeutet das? Ja, das habe ich mir auch in dem Moment gedacht. Das kann ja eigentlich nicht real sein, dass... war schon ein sehr, sehr krasses Versprechen, fand ich an dem Tag auch. Wir haben das die Tage später auch immer wieder vertieft und haben darüber gesprochen, und es wurde immer realer. Und wir haben Gespräche geführt, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, die Heirat und die Hochzeit ist ja sehr, sehr wichtig. Und ich habe in letzter Zeit auch oft mitgekriegt, es gibt Frauen, die 40 sind. Es gibt vielleicht auch Frauen, die 30 oder 50 sind, die immer wieder sagen, der Tag der Hochzeit war so besonders und schön. Und wir haben... Gespräche geführt und gesagt, wenn wir uns 23 Mal das Ja-Wort geben und wieder immer wieder die Ehe erneuern, müssten wir uns ja eigentlich auch moralisch gesehen 23 Mal scheiden lassen. Nochmal die Frage, wie soll das gehen, 23 Mal heiraten? Also wir haben einmal natürlich ganz normal standesamtlich und offiziell geheiratet. Das ist schon gelaufen. Das ist schon gelaufen, genau. So. Und haben dann, ich glaube, 8 Tage, also eine Woche später, nochmal in den Flitterwochen geheiratet, auf den Malediven. Und wollen uns jetzt quasi dann nochmal 21 Mal das Ja-Wort erneuern. Ja, was heißt das, 21 Mal das Ja-Wort erneuern? In welchem Rahmen? Wie? Wo? Mit wem? Also wir waren in der Hochzeitsvorbereitung auf einer Hochzeitsmesse, haben uns da so ein bisschen beraten lassen, wie das läuft mit diesen Hochzeitseinladungen, was man da so macht und wie das Ganze funktioniert. Und haben da auch einen Hochzeitskatalog gesehen und gesehen, dass es verschiedene Veranstalter gibt, die dann sagen, man kann unter Wasser heiraten, man kann auf einem Leuchtturm heiraten, man kann in einem Baumhaus heiraten. Ach so, das heißt, ihr wollt jedes Mal dann eine Zeremonie haben. Genau. Mit einem Menschen, der euch quasi dann traut. Genau. Oder euch einen Text vorlest und ihr sagt dann ja. Genau, genau richtig. Also das erste Mal war standesamtlich ganz offiziell. Da war es auch sehr, sehr schön, weil mein Mann auch Kontakte zur Stadt hat. Also wir haben auch 70.000 Einwohner, die Stadt ist nicht klein und da hat der Bürgermeister uns getraut. Das war auch so ein offizieller, ich sag jetzt mal, Startschuss und das war auch schon sehr, sehr innig und intensiv. Ja. Und das haben wir natürlich zelebriert mit der Familie. Und natürlich, wie man das so macht. Genau, ja. Genau. Und wir haben gesagt, dass wenn wir jetzt auf den Malediven heiraten und die Ehe immer wieder erneuern, sind wir für uns. So, Katharina, jetzt sage ich dir mal ganz spontan meine persönliche Meinung. Das, ja. Deswegen hast du mich ja wahrscheinlich angerufen. Ich finde das gelinde gesagt wirklich richtigen Blödsinn. Okay. Was soll das? Das nutzt sich doch ab. Ich finde, also ich fände es albern, wenn ich das mitmachen müsste. Okay. Also ihr seid ja ein großes Liebespaar. Ihr liebt euch sehr. Ja. Ihr habt eine tolle Hochzeit gehabt schon, wie du gerade beschrieben hast. Und wart auch auf den Malediven, habt das da nochmal zelebriert. Nun ist dann aber auch gut. Okay. Also, nein, ich toleriere es und akzeptiere es ja auch, wenn es dein Ding wäre. Aber so spontan. Natürlich, klar. Nein, es ist ja auch meine Sache, klar, da hast du ja auch recht. Ja. Aber uns geht es darum, einfach die Liebe immer wieder zu erneuern. Klar, das ist ja das. Muss man das durch immer wieder so eine Zeremonie? Und warum dann 23 Mal? Dann kannst du es auch 50 Mal machen. Ja, natürlich, klar. Also man könnte es ja auch 100 Mal oder 60 Mal oder einmal machen. Ja. Uns geht es eigentlich nur darum, deswegen rufe ich auch an, vielleicht auch als Appell oder als Botschaft an alle Liebenden da draußen, die Liebe immer wieder zu bekräftigen und zu bestärken. Also wir haben als Ziel oder uns ist es wichtig zu reisen, neue Leute kennenzulernen, neue Sachen zu erleben. Und wir sind immer wieder bei diesem Projekt neu dabei, uns auch kennenzulernen, finde ich. Wir sind zusammen immer bei neuen Projekten intensiv in der Planung. Man ist ja bei dieser Hochzeitsvorbereitung, habe ich auch gemerkt, man ist da natürlich sehr, sehr aufgeregt. Man muss Einladungen schreiben, man macht alles zusammen, man hat neue Projekte. Würde das denn bedeuten, dass ihr dann auch immer wieder Gäste einladet? Nein, das machen wir alles alleine, genau. Also wie auch diese Flitterwochen, wir haben die wie alle normalen Hochzeitspaare zusammen verbracht alleine und haben uns da gesagt, wir wollen diesen Moment nochmal für uns gemeinsam haben. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen es jetzt einmal im Jahr machen oder zweimal oder dreimal und insgesamt 23. Die 23 war wirklich so... Was deine Glückszahl ist. Genau. Und kam in dem Gespräch auf dem Balkon, als wir da im Urlaub saßen, eigentlich ganz romantisch Thema. Man kann es ja vielleicht auch als sympathische Marotte sehen, wenn ihr das so zelebriert für euch. Ich verstehe, was du meinst, klar. Aber ich glaube wirklich, dass es bei vielen, vielen Paaren oder Ehepaaren auch daran liegt, dass es scheitert, dass es keine gemeinsamen Projekte gibt. Man entfaltet sich der eine in die Richtung, der andere in die Richtung, weil man einfach keine gemeinsamen Ereignisse und Erlebnisse mehr hat. Und dieser Hochzeitsphase sind ja immer alle sehr, sehr... Ja, aber du glaubst doch nicht, dass das durch das Zelebrieren zum Dutzenden Mal einer Hochzeitsveranstaltung dadurch, dass das einen Einfluss wirklich auf das Herz und auf die Liebe nimmt. Doch, auf jeden Fall. Also ich muss auch gerade wirklich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass du so reagierst und mich enttäuscht gerade in dem Moment auch so ein bisschen, dass du vielleicht auch nicht so an die Liebe jetzt glaubst. Also ich weiß nicht. Ich glaube an die Liebe, aber ich glaube nicht daran, dass man das ständig und immer wieder sich bestätigen muss. Ich hatte eher die Sorge, dass sich das abnutzt. Ich finde, die Liebe ist in der Stille viel tiefer, als wenn man so viele Worte darüber macht. Wie findest du denn, kann man als Paar noch nach Jahren oder auch ja nach Jahrzehnten immer noch zusammen die Liebe leben? Wenn man nicht gemeinsame Projekte oder gemeinsame Erlebnisse und genau diese intensiven Erlebnisse hat. Ich weiß nicht, was du immer mit den Projekten meinst. Natürlich kann man, wenn man länger zusammen ist, in einer tiefen Liebe sein. Na klar. Und das ganze Leben ist ja das gemeinschaftliche Projekt eines Paares. Da muss man ja auch... Natürlich. Es ist ja individuell verschieden. Nein, ich gehe auch gegen niemanden an, der nur einmal oder zweimal heiratet. Es ist ja wahrscheinlich auch oft gegeben, dass man standesamtlich und kirchlich heiratet. Mir ist es einfach nur sehr, sehr wichtig, dass man daran glaubt und trotzdem immer noch zusammen das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich dieses Ding, das ich habe und dass ich auch, dass wir auch spüren zusammen und haben, dass wir immer wieder neue Sachen erleben. Ja, das ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Ich frag's jetzt nochmal, du hast gerade gesagt, ich habe es richtig verstanden. Der Grundvorschlag für diese Sache kommt von deinem Mann. Ist das so? Ja, der Auslöser war das. Der Auslöser. Ja, aber man muss schon dazu sagen, bei uns war das alles am Anfang nicht sehr leicht. Das heißt leicht, wir haben uns kennengelernt und sind einen Monat später zusammengekommen, sind einen Monat später zusammengezogen. Wir haben Zeichen gesehen, was sich vielleicht erstmal ein bisschen blöd anhört, aber wir wurden wirklich geleitet durch diese Zeichen, haben Hochzeitsglocken gehört und okay. Man erstmal denkt, okay. Und dein Mann will das auch gerne nach wie vor so zelebrieren demnächst. Genau, ja. Ja. Katharina, jeder so wie er will. Wenn ihr Bock dazu habt und ihr das gut findet, bitteschön. Ich wünsche euch. Mir ist tatsächlich einfach nur wichtig, jetzt vielleicht auch zum Schluss an alle Liebenden da draußen, wenn man es muss ja jetzt nicht sein, dass man sich 23 Mal erneut das Ja-Wort geben muss, aber wirklich immer wieder, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in meinem Haus an einer Wand vorbei, wo 23 Heiratsurkunden hängen, wo ich immer wieder weiß, ich habe mit meinem Mann neue Sachen geschafft und neue Sachen gesehen, ist es schon sehr, sehr stark auch fürs Herz und für diese Lassen wir mal die Appelle an die anderen. Da muss jeder selbst wissen, wie er das macht. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück und sehr viel gutes Leben und sehr viel Liebe, dass ihr vor allen Dingen viel Spaß dabei habt und irgendwann mit Schmunzeln vielleicht darauf zurückschauen könnt. Liebe Katharina, schönen Gruß an deinen Ehegatten. Ja, werde ich ausrichten. Und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Tschüss. Alles, ciao. Alles Liebe. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Marita. Marita ist 51. Guten Morgen. Hi. Hallo Marita. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich anrufe. Also ich glaube, weil ich meine Geschichte einem oder niemandem erzählen kann, ja. Also deswegen habe ich gedacht, ich erzähle sie einfach mal. Gerne. Du hast sie noch nie jemandem erzählt? Nein, habe ich nicht. Auch meinem Bruder nicht. Also ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin aufgewachsen, streng katholisch und ich hatte auch meine Beziehung. Ich war verheiratet und Zeit meines Lebens war mein Sex immer so 3 Monate, ja, so, und danach hatte ich keinen Bock mehr, da war die Beziehung auch vorbei, so, und dann bin ich ja irgendwann so 50 geworden. Ist doch gar nicht lange her? Ja, doch schon, ein Jahr. Ja, na gut, okay. Das ist nicht lange. Okay, ein Jahr, das Jahr ist ganz wichtig, weil, also beruflich habe ich mich selbstständig gemacht, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin happy, glücklich, und nach einer Zeit habe ich gefragt, ich will jetzt auch mal irgendwann wieder Sex haben, so, und dann habe ich so eine Dating-App gemacht und habe da Männer kennengelernt, ja? Verschiedene Männer. Wie lange, kurze Zwischenfrage, wie lange warst du solo gewesen vorher? 5 Jahre. Und ich hatte 4 Jahre überhaupt keinen Sex und wollte das auch gar nicht. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt will ich's mal. Also als ich 50 wurde. Okay, so Dating-Geschichte. Genau. Und da habe ich so Männer kennengelernt. Und bevor ich mich getroffen habe, haben wir über WhatsApp lange geschrieben. Also ich wusste, was er will, also sexuell, ich auch. So, und dann habe ich das in die Tat umgesetzt. Und das ist irgendwie so ein bisschen ausgeartet, weil ich habe so eine Grenze gesagt. Ja, ich habe gesagt 35, ja, das geht. Alter, und dann hatte ich oder was? Altersgrenze. Okay. Genau. Also nicht älter als 35? Genau, also älter schon, also jünger nicht als 35, so. Ach so, nicht jünger, also ab 35 aufwärts. Genau. Ich dachte, du stehst auf ganz jung. Okay. Warte ab. Und dann, oh Gott. Und dann kam so eine Nachricht und da war jemand so 24. Ja? Ja. Da bin ich draufgegangen, hab gedacht, das geht gar nicht. Und ich habe ihn gesehen und ich fand ihn also wirklich bildhübsch, nett. Auf dem Foto kreativ. Gesehen zunächst. Ja, mehrere Fotos. Dann hat er mich angeschrieben und wir haben die ganze Nacht geschrieben. Ja, so. Und wir haben die gleichen Fantasien gehabt. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, ich mache alles, das geht gar nicht. Das geht nicht. Und dann haben wir uns getroffen. So, Domia, dann haben wir uns so gegenüber gesessen, Wein getrunken. Und und das war der beste Sex meines Lebens. Ja, das ist doch super. Ist doch toll. Ja, ja gut, ja, hallo. Ja, gut. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und dann ist er irgendwann gefahren und dann habe ich so morgens gedacht beim Aufwachen, okay, das war super, hakt das ab für dich, weil ich weiß ja, wie das geht. Und dann hat er mich angetextet und geschrieben und wir haben uns irgendwie so noch so 7-mal getroffen und haben das immer wieder wiederholt. Und was ich eigentlich sagen will damit, ja, jetzt kommt's. Das Leben besteht nicht einfach daraus, dass man eine Familie hat, Kinder hat und glücklich ist, ja. Jeder muss seinen Weg finden. Ich habe meinen gefunden. Ich bin selbstständig. Ich liebe meinen Job über alles. Darf ich fragen, so, was du selbstständig tust? Oh Mann, ey. Wenn du nicht erkannt bist. Doch, sag ich, ja. Pass auf, ich bilde Reiter und Pferde aus. So. Okay, ja. Ein guter Beruf. Ja, ich habe so eine kleine Reitanlage gepachtet und ich bin so happy damit, ja, und ich will nichts anderes mehr. Also, tolles Erfolgserlebnis. Ich habe das vorher mit meinem Vater zusammen gemacht, ich war da angestellt und vor, wie gesagt, 5 Jahren habe ich das alleine gemacht. Gratulation. Und das habe ich geschafft. Ja. Also, man schafft da schon, was man gerne will, aber ich habe auch mein Sexleben dabei in den Griff gekriegt und ich bin zufrieden damit. Und gab es eigentlich mal den Moment, dass du dich in diesen jungen Mann auch ein bisschen verliebt hast? Habe ich nicht, nein. Pass auf, ich kann das erklären, warum. Also schon, ja. Aber ich habe ja ein Leben vorher gehabt, wo ich verliebt war. Die Liebe geht kaputt, sowas, was jeder Mensch durchlebt. Ich bin total realistisch. Klar habe ich so einen kleinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, boah, der ist so hübsch und das klappt so gut. Aber ich versuche mich immer so in seine Lage auch zu versetzen, ja. Das geht einfach nicht. Und das ist auch okay so. Aber was ich einfach sagen will, ich mache das so, wie ich das will, ja. Ich habe mein Leben, ich bin zufrieden und okay, du willst uns sagen, dass es eben neben dem klassischen Weg mit Ehe, Familie, Kinder und so weiter auch andere Wege gibt, die du jetzt gehst, andere, zum Beispiel. Ja, du hast die Erfüllung im Beruf, du holst dir deinen Sex auch mit 51 noch, auch von jüngeren Männern und fühlst dich. Und das kommt ja noch hinzu. Das ist ja, ich habe ja auch total Glück dabei, ja, weil ich bin 51 und ich sag mal, meine Gene oder ich durch meinen Sport, meine Kleidergröße ist 34 und ich habe auch Glück dabei, dass das überhaupt funktioniert. Ja, so manche Frau, die ist 51, da geht das gar nicht mehr. Da kann man nur gratulieren und kann sagen, weiter so. Ja, und deswegen bin ich ja auch dankbar dafür. Und das wollte ich einfach sagen. Ja, super. Das kann ich auch keinem erzählen. Also ich bin einfach nur happy. Aber Marita, ich dachte jetzt, dass du etwas ganz, ganz Geheimnisvolles mir erzählst. Das könntest du doch anderen erzählen. Das ist doch eine tolle Botschaft, die du da hast. Okay. Finde ich schon interessant und auch erzählenswert. Pass auf, hör zu, ganz genau. Frauen in meinem Alter, die so alt sind wie ich, ja, und vielleicht eine Familie haben und Kinder haben, so einen Ehemann haben, der vielleicht auch fremd geht, ja. So, dann gehe ich da hin und ich habe ja hier solche Leute, ich habe ja Väter, wo die Kinder hier rein. Gut, machst du dich nicht gerade beliebt, ich verstehe genau, schon. Genau, ja, also das geht gar nicht. Da bin ich Profi und das geht gar nicht. Das mache ich für mich. Wie viel hast du wieder neuen im Moment am Laufen? Eine neue Affäre? Ja. Wie alt ist er diesmal? Der ist 33, also ein bisschen älter. Ja. Und gut, auch gut? Ja, ich hoffe es. Es gab noch keinen Sex. Verurteilst du das irgendwie oder ist das schlimm, dass ich das mache? Marita, entschuldige mal bitte, überhaupt nicht. Ich finde das wunderbar. Deswegen habe ich angerufen. Genau das wollte ich hören. Ich beglückwünsche dich dazu, dass du das so machst und hinkriegst. Das ist doch toll. Genieße dein Leben. Und, ja, mache ich auch. Ja, und ich würde mir auch überhaupt keinen Kopf machen, wenn das jüngere Männer sind. Wenn die Bock auf dich haben, ja gut, dann macht man das halt. Das ist doch hammergut, ja. Und ich sage mir immer, wir sterben alle irgendwann, ja, und der eine lebt so und ich so. Ja. So. Und du lebst gut und so ist es dann auch perfekt. Ja, genau. Okay. Danke für den Anruf. Ja, ich danke auch. Alles Gute weiterhin. Danke, ja. Tschüss, ciao. Tschüss, ja, bis bald, tschüss. Ja, ciao, ciao. Die Marita. Lässt es sich gut gehen, es sei ihr gegönnt. Hier ist Joshua. Joshua ist 22. Guten Morgen, Joshua. Guten Morgen, Domian. Hallo, Joshua. So, deswegen rufst du an. Also, meine Geschichte ist ganz einfach. Also, ich hoffe, dass mein Deutsch verständlich ist, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Eigentlich habe ich Deutsch gelernt, ihre Sendung anschauend. Nein, durch diese Sendung? Ja, doch, ja. Das ist ja lustig. Du hast so einen Akzent, Engländer, Amerikaner? Genau. Was denn, Engländer? Haben Sie recht, ja. ja. Engländer, ja. Engländer, ja. Inselaffe. Also, du sprichst wunderbar. Also. Das ist sehr nett von Ihnen. Also, ich kann Ihnen dafür danken, dass ich gut sprechen kann. Also, lieber Joshua, bitte, ja. Du kannst auch du zu mir sagen. Ich sage ja zu dir auch du. Okay, das ist sehr nett, danke. Ja, also meine Geschichte ist, dass als ich an der Universität in England angefangen habe, habe ich mit vielen Deutschen befreundet. Ja. Und ich konnte, als ich immer von Deutschen umgeben war, konnte ich sie gar nicht verstehen. Mhm. Und ich wollte das besser verstehen. Und ich hatte Deutsch niemals in der Schule gelernt. Mhm. Aber ein Freund von mir hat mir empfohlen, deine Sendung anzuschauen. Mhm. Und er hat mir gesagt, ja, Domian spricht mit einer sehr klaren Stimme. Und das ist wirklich wahr. Das freut mich zu hören. Allerdings stelle ich es mir sehr schwierig vor, für einen Ausländer, der kein Deutsch, der nicht gut Deutsch kann, die Telefonstimmen zu verstehen. Die sind ja manchmal sehr verschwommen und wenn die Leitungen nicht gut sind, dann müssen wir uns ja schon anstrengen, das zu verstehen. Wie war das für dich? Ja, es klappt bisher. Ja. Also wenn ich deine Sendung anschaue, benutze ich auch ein Internet-Wörterbuch. Mhm. Und also wenn ich ein Wort nicht verstehen kann, dann suche dieses Wort im Internet und dann schreibe ich es auf. Mhm. Und so habe ich seit fast 2 Jahren Deutsch gelernt. Das ist ja völlig verrückt. Und du sprichst du sprichst fast perfekt Deutsch, wirklich. Das ist sehr großzügig von dir. Nein, das ist nicht großzügig, das ist die Wahrheit. Rufst du jetzt aus England an? Ja, absolut. Ah. Und bist du immer noch an der Universität? Ja, bin ich. Was studierst du? Was möchtest du mal machen hinterher? Also, ich studiere Französisch und Hebräisch, also etwas ein bisschen anderes. Oh, dann bist du ein Sprachtalent. Französisch, Hebräisch und über eine Fernsehsendung, Radiosendung Deutsch zu lernen, das ist schon toll. Ja, danke. Ja, also ich versuche einfach und ich kann zum Beispiel sagen, dass als ich letzte Sommer in Jerusalem war, weil ich Hebräisch studiere, habe ich in einer Klasse an der Uni in Jerusalem Deutschen gesehen und ich wollte mit ihnen reden ein bisschen. Ja. Also aber mein Deutsch war auch nicht so gut. Mhm. Also habe ich ihnen gesagt, kennt ihr Domian? Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, was, ein Engländer, der Domian kennt? Und habe ich gesagt, ja, natürlich, ich bin ein Mega-Fan. und wir, ganz ehrlich, hat diese Freundschaften angefangen mit dem Wort Hackfleisch. Und wenn ich dieses Wort sage, dann gesagt habe, dann hat alles damit angefangen. So, ja, es ist ganz lustig. Aber ganz schön auch, finde ich. Und bist du mit diesem Menschen noch befreundet heute? Ja, auf jeden Fall. Das war nur letzte Sommer. Naja. So, aber nochmal zu meiner Frage. Was willst du später mal machen? Möchtest du Lehrer werden? Nee, gar nicht eigentlich. ich weiß das nicht wirklich im Moment. Ich würde gerne Filmregisseur werden. Oh, das ist etwas ein bisschen anders, den ich wirklich, wirklich mag. Aber ja, kann sein, dass eines Tages ich in Deutschland wohnen werde. Mhm. Ich hoffe, dass alles, was ich sage, verständlich ist. Das ist super verständlich. Ich muss mir innerlich die ganze Zeit schmunzeln, weil mir fällt der Name nicht ein. Es gab einen Grand Prix-Sänger aus England, der den Grand Prix mal gewonnen hat. Das hieß damals noch Grand Prix. Es ist wirklich ein sehr populärer Name. Mir fällt er jetzt nicht ein. Und diesen Sänger habe ich mal irgendwo bei einer Fernsehsendung kennengelernt. Und der hat mir etwas Ähnliches gesagt wie du, dass er nämlich in der Tat nachts in England unsere Sendung ab und zu sieht und hört. Ja. Und dadurch, er konnte vorher schon ein bisschen Deutsch, aber das dadurch noch verfeinert hat. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Die Insider des Grand Prix, die werden wissen, wen ich meine. Er hat mal gewonnen. Also, du siehst, was du erreichst hier. Wer weiß, vielleicht, schaut uns ja die Queen sogar zu. Ja, das werde ich machen, ja. Ich glaube, die kann sogar Deutsch, ne? Die kann etwas Deutsch. Etwas, ja. Ja, habe ich. Die haben noch nicht mit ihr geredet, aber wenn ich die Möglichkeit haben werde, dann werde ich ihr über deine Sendung erklären. Das ist ja nett von dir. Das ist wirklich ausschweifend. Ja, Mensch, Joshua, das ist aber ein toller Anruf und ein tolles Kompliment, dass wir so etwas bewirken können. Das ist ganz toll. Ja. Mann, dann wünsche ich dir, wie lange musst du jetzt noch studieren? Noch ein Jahr. Ein Jahr in England. Aber wenn du in die Regie, Film- oder Fernsehregie willst, dann musst du ja noch in eine andere Ausbildung gehen. Ja, das ist wahr. Und ich versuche im Moment, mich zu entscheiden, wo ich fahren werde, um das zu machen. Es gibt einige es gibt einige renommierte Hochschulen in Deutschland, wo man das gut studieren kann. Ja, es gibt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich bin zum ersten Mal nach Deutschland gefahren im Jahr 2014, Sommer 2014. Mhm. Und vom ersten Moment, als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich mich wirklich daheim gefühlt. Ach. Das ist ja toll. Wo warst du denn? Wo bist du zuerst hingefahren? Also zum ersten Mal war ich in eine kleine Stadt, die Pfaffenhofen an der Ilm heißt, in der Nähe von München. Mhm. Und ja, die meisten deutschen Freunde von mir sind aus Bayern. Ja. Also da habe ich viel Zeit verbracht. Und dann warst du sicher auch in München? Ja, ganz vielmal. Tolle Stadt, schöne Stadt. Ja, das ist wahr. Aber ich denke auch, dass was letztens passiert ist mit diesem furchtbaren Brexit, ist es sehr traurig, was wir in Europa sehen oder was die Engländer gemacht haben. Allerdings. Und ich bin sehr glücklich, die Möglichkeit zu haben, deinen Zuschauer zu sagen, dass ich wirklich einen Anschluss mit Deutschland fühle. Also du warst gegen den Brexit und für den Verbleib in der EU. Auf jeden Fall, ja. Lieber Joshua, es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ebenso, danke schön. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, einen guten Studienabschluss und vor allen Dingen, dass du deine Träume verwirklichen kannst und vielleicht irgendwann ein erfolgreicher und toller Regisseur wirst. Ich danke dir, danke schön. Alles Gute und schöne Grüße nach England. Okay, danke, alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Das ist ja eine schöne Rückmeldung. Hier ist Katrin. Katrin ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Katrin. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich mit dem Problem des Todes meiner Mutter nicht fertig werde. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Alter von 13 bis 14 Jahren habe ich festgestellt, dass meine Mutter fremdgegangen ist. Zu einer Zeit, wo mein Vater noch lebte und sehr, sehr krank war. Mhm. Und ich habe ihr das signalisiert. Wie hast du das mitbekommen? Ich habe das mitbekommen, dass dieser Mann, früher gab es ja nur 3 Programme im Fernsehen und die Nachbarschaft, ich komme aus Rheinland-Pfalz, die hatten noch keine Fernseher und er war immer da. Und er war sehr, sehr lange da. Und ich habe das beobachtet und vermutlich kommen da auch meine Schlafstörungen näher. Also ich bin da schon sehr gebeutelt. Also dieser Mann war bei euch in der Wohnung? Der war bei uns in der Wohnung. Mhm. Mein Vater war im Krankenhaus mit Verdacht auf Lungenkrebs. Der war sehr, sehr, sehr krank. Und hat sich das denn bestätigt, der Lungenkrebs? Nee, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Also er hat ja noch lange gelebt. Er hat dann bis zum 56. Lebensjahr, das ist auch nicht lange, ne? Aber nachdem das geschehen ist mit dem Fremdgehen, hat er noch länger gelebt? Hat er noch länger gelebt, mhm. Aber mein Vater hatte immer etwas vermutet, dass da etwas ist. Hast du denn das wirklich gesehen und gehört? Habe das gesehen und ich habe das gehört. Es war ein Einfamilienhaus und ich habe mich dann, wie man so ist, mit 13, 14 mal runtergeschlichen und habe dann gesehen, meine Mutter in einer eindeutigen Weise mit diesem Nachbarsjungen, sag ich mal. Ja? Also Nachbarsmann. Nachbarsmann, mhm. Genau. Den hat sie auch später geheiratet, als mein Vater gestorben war. Ach so. Ja, ach so. Ja. Das heißt, sie hat die Beziehung parallel laufen lassen bis zum Tod deines Vaters? Ja. Mein Vater hatte mich immer gefragt, der ist mit mir viel spazieren gegangen, der hat uns sehr viel beigebracht in der Botanik etc. und pp. Und der hat mich immer gefragt und hat, weil ich die Älteste war von 4 Kindern, und hat gesagt, ja, was war denn da? Aber ich habe das nie rausgegeben. Mhm. Ich habe nie gesagt, dass ich durch Schlüsselloch, ja, mhm. Also ist ja vielleicht peinlich, aber Kinder sind dann eben nur mit 13, 14. Woher hatte er denn die Ahnung, dass überhaupt was war? Das hat er sich ausreimen können. Wo bitte geht denn so etwas, dass man kann in der Nachbarschaft Fernsehen gucken, ja, in den 60er, 70er Jahren, wenn die Nachbarn kein Fernsehen haben. Aber wenn der Hausherr nicht da ist, dann halte ich es schon für gebührlich, dass man dann auch zurücktritt und sagt, naja, dein Mann ist jetzt nicht mehr da, dann komme ich mal nicht mehr rüber. Okay, gut. Ja? Ist mir nicht so ganz einleuchtend, aber du wirst das richtig einordnen können und dein Vater hat es wahrscheinlich auch so gesehen. Mein Vater hat es so gesehen. So, aber er hat nie was wirklich Definitives erfahren. Er hat, nein, ich habe das alles beobachtet, weil ich mich dann immer gewundert habe, in den, du musst dir überlegen, ich bin 52 geboren, in den 60er, 70er Jahren gab es nur 3 Programme, die waren um 11 Uhr abgeschaltet. Okay. Wieso beschäftigt dich heute dieses Thema noch so sehr? Ja, und das will ich ja sagen. Meine Mutter wusste, dass ich wusste. Ja? Woher wusste die das? Weil ich ihr das signalisiert habe. Mhm, okay. Ich habe ihr das nicht klar gesagt. Ich habe ihr das signalisiert. Mhm. Ja? Und mein Vater hat mich immer ausgefragt. Ich habe aber nie etwas dazu gesagt. Ich sage, ich weiß das nicht, und weil ich die nicht hintereinander bringen wollte. Mhm. Und meiner Mutter habe ich signalisiert, ich weiß, du hast. Weißt du? So. Mhm. Und Jetzt nochmal zum Verständnis. Bist du sicher, dass deine Mutter diese Affäre hatte bis zum Tod deines Vaters? Auf jeden Fall. Okay, also nicht nur, als er im Krankenhaus war, sondern das ging dann auch weiter, Jahre noch. Das ging dann noch weiter, Jahre, und es geht ja noch weit weiter, ja. So, jetzt erzählst du mir, warum dich das heute so umtreibt noch. Das erzähle ich dir. Meine Mutter wusste ja, dass ich das wusste. Ja, und ja. Sie wusste auch, dass es bei mir geblieben ist. Ich habe ja niemanden, ich habe ja noch 3 Geschwister. Mhm. Ich habe ihnen das nie erzählt, ja. Und als mein Vater verstorben ist, der ist ja schon mit 56 Jahren verstorben, da war dann eine Weile Ruhe und plötzlich erzählte sie mir, dass dieser Herr aus dem gleichen Dorf in Rheinland-Pfalz wieder bei ihr aufgetaucht ist. Und also das ist eigentlich das Allerschlimmste. Mein Vater hat den damals rausgeschmissen, nachdem der aus der Klinik kam. Und das hat sicherlich auch einen guten Grund gehabt. Er hatte das vermutet. Er hat immer versucht, das von mir herauszupressen. Okay, lass uns mal nicht so in der Vergangenheit bleiben, sondern sag mir mal zuerst, warum dich das heute, du bist heute 63 Jahre alt, das ist so lange her, warum dich das so beschäftigt? Ja, das zeige ich dir. Meine Mutter hat, die ist vor 4 Jahren verstorben und sie wusste ja um das, was ich weiß, Und als sie sehr krank war, die hatte eine Krebserkrankung, war ich nochmal da. Ich habe, mein Ehemann, der ist Arzt, wir waren nochmal da. Und sie war nie warmherzig, sie war immer kaltherzig. Und als sie dann letztlich verstorben ist und in der Agonie lag, da hat meine jüngere Schwester gesagt, lass die Katrin kommen. Mhm. Ja, weil... Du vergisst nicht meine Frage, ne? Warum dich das heute noch so betrifft? Ja, genau. Meine Mutter hat mich nicht an ihr Totenbett kommen lassen. Mhm. Ja. Was vermutest du, warum? Weil sie den Hass auf mich hatte, dass ich das alles wusste. Aber ich habe ihr ja nie damit geschadet. Mhm. Ich habe es ja niemals meinen Geschwistern, ich habe ja noch drei Geschwistern. Bis heute nicht gesagt. Nein. Mhm. Nur die Frage ist jetzt für mich, ob ich es mit ins Grab nehme. Das glaube ich, tue ich nicht. Ich glaube, dir ging es besser, wenn du es erzählen würdest. Oder? Den Geschwistern? Ich frage dich, ging es dir besser, wenn du es erzählen würdest? Ich weiß es eben nicht und deshalb frage ich dich. Mhm. Ich habe fast die Vermutung, da du so emotional noch bist, und das hat sich ja eben gesteigert bis dahin, dass deine Mutter dich nicht an ihrem Totenbett haben wollte. Nein. Finde ich, dass das wahrscheinlich das Beste wäre, wenn du dich mal aussprechen würdest, auch im Kreise der Familie. Ja, dazu muss man aber Folgendes sagen, ich habe zwei Brüder und da weiß ich auch gar nicht, es scheint so eine rein pfälzische Art zu sein, die haben sich von mir losgelöst, ohne dass ich weiß, warum das so ist. Okay, ja, dann kannst du sie nicht extra ansprechen wegen dieser Sache. Nee, das will ich auch. Also Kontakt gibt's mit meiner Schwester. Super Kontakt. Aber hat deine Schwester sich denn nicht damals gewundert, dass deine Mutter dich nicht am Sterbebett haben wollte? Nee, sie hat nur immer gesagt, lass die doch kommen. Das ist doch die einzigste. Und ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, wenn sie dann noch mal nach Hause gekommen wäre, sie zu pflegen, weil ich... Okay, aber hat die Schwester nicht irgendwie gefragt, was ist denn da eigentlich los zwischen euch beiden? Nee, soweit hat die nicht gedacht, die ist 17 Jahre jünger als ich. Na ja, also, gut, aber du, so ganz jung ist er jetzt auch nicht mehr. Naja, aber die sind eben doof, also sie können es auch nicht, also... Katrin, letztendlich ist es eine Frage, was es bringt, dass jetzt diese alte Geschichte jetzt nochmal aufzutischen, sozusagen. Oh. Wenn das für dich mit so viel Schwierigkeiten, vielleicht auch Demütigungen oder Verletzungen verbunden ist und du das Gefühl hast, das ist gut, wenn du mal zumindest mit deiner Schwester mal drüber sprichst, finde ich das völlig in Ordnung, das zu machen. Völlig in Ordnung. Ja. Deine Mutter hätte ja, als sie gelebt hat, dich ja mal ansprechen können darauf. Dann hättet ihr beiden Frauen euch ausgesprochen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe für meine Mutter alles gemacht. Mein Vater ist sehr, sehr früh verstorben. Mhm. Ich bin über 650 Kilometer alle 14 Tage dahin gefahren. Mhm. Nicht nur um den Vater zu besuchen, aber auch um die Mutter zu stärken. Also ich mag schon, dass da eine enge Verbindung ist und dadurch du auch so irritiert wurdest all die Jahre durch das Verhalten deiner Mutter. Ja. Katrin, also das ist meine Meinung, die habe ich dir jetzt gesagt, aber vielleicht gibt's auch noch eine andere Sichtweise, deswegen möchte ich gerne, dass meine Psychologin dich auch nochmal anruft. Oder würde ich mich freuen? Ja, das ist die Claudia heute Nacht und die Claudia ruft dich gleich an, du legst auf und dann meldet sie sich. Da würde ich mich sehr freuen. Dann wünsche ich alles Gute. Ich habe mich auch sehr gefreut, nochmal mit dir reden zu können. Dankeschön, sehr nett von dir. Jetzt legst du auf und wir melden uns. Tschüss, ciao. Die Katrin und hier ist der Niklas, 26, guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Niklas, um was geht's? Ja, schön mit dir zu sprechen. Danke, gib dich zurück. Es geht darum, ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass das, was man täglich tut, also dass man irgendwie im Leben steht und Ziele verfolgt und alles, dass das eigentlich nicht selbstverständlich ist, ausgelöst dadurch, dass in den letzten Tagen ein Bekannter von mir sich das Leben genommen hat. Mhm. In deinem Alter wahrscheinlich? Ungefähr, ein bisschen jünger, aber ja. Ja. Warum hat er sich das Leben genommen? Wie meinst du? Warum er sich das Leben genommen hat? Ach so, also ich habe heute den Abschiedsbrief, also nicht selber gelesen, aber von ihm erzählt bekommen. Und er kam wohl nicht mehr mit der Welt zurecht, so wie sie jetzt im Moment ist. Also gab es zu viel Schlechtes quasi. Also so ganz grundsätzlich keine persönlichen Geschichten, sondern... Nein, es hatte nichts mit irgendwem speziell zu tun, sondern meinte irgendwie, ja, es gibt zu viel Schlechtes auf der Welt, also Krieg. Enttäuscht von der Welt und von den Menschen. Ja, ja. So kann man es gleich sagen. So, und was schließt du oder lernst du daraus? Naja, also das Ding ist, es waren halt alle sehr überrascht, dass er das getan hat, weil er war nicht sehr beliebt, er stand im Leben. Und weiß nicht, meine Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist eben, dass das Leben auch ganz schnell vorbei sein kann. Ob man, also auch dadurch, dass man sich vielleicht selber dazu entscheidet und dass man eigentlich gut darauf achten sollte, dass man dass das Schöne im Leben nicht aus den Augen verliert. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr richtige Erkenntnis, dass man das Schöne nicht aus den Augen verliert und dass man darauf achten sollte, dass man richtig lebt, dass man keine Fehler macht, dass man sich anständig den Menschen gegenüber verhält. Natürlich, es kann auch, auch ganz jungen Menschen, alles hängt am seidenen Faden. Es ist alles sehr zerbrechlich, unsere Existenz. Wir können schwer krank werden, wir können einen Unfall haben, es können tausend Sachen passieren und dann war es das. Also ich kann mir natürlich nicht anmaßen, das jetzt irgendwie zu bewerten, was er gemacht hat, weil ich glaube, wenn jemand sowas tut, dann hat er sich das schon überlegt irgendwie. Wenn es nicht gerade eine Kurzschlussreaktion ist, und das war es in dem Fall definitiv nicht. Wie hat er sich denn umgebracht? Er hat sich im Wald erhangen. Mhm. Und das war halt, also dieser ganze Vorgang war halt relativ absurd, weil ich habe auf mein Handy geguckt und war so bei Facebook. Und dann sehe ich auf einmal ein Bild von ihm und dachte, okay, er hat jetzt irgendwie ein Bild gepostet und dann sehe ich drüber Vermisstenmeldung. Dann habe ich draufgeklickt, da stand da, ja, die Polizei sucht Person XY und eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Das war ein ganz komischer Moment, weil also man sieht sowas immer, aber es sind immer die anderen, die vermisst sind oder die irgendwen suchen. Und dann, dachte ich, was? Der taucht bestimmt wieder auf, weil er war auch so ein Typ, dem hätte man jetzt auch zugetraut, dass er einfach spontan in Urlaub fährt und dass sein Handy-Akku einfach leer ist. Aber, ja. Wie nah warst du diesem Menschen? Also wir waren zusammen in einer Theatergruppe von unserer Uni. Mhm. Okay, dann kennt man sich ja schon ganz gut, wenn ihr zusammen... Ja, also man hat auf jeden Fall regelmäßig Kontakt und auch eine Art von Kontakt, die man jetzt halt nicht mit jedem hat. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie zu meinen besten Freunden gehört hat, aber ich mochte ihn schon ganz gerne. Und also ein guter Bekannter, kann man sagen. Ja, er war schon irgendwie ein Teil meines Lebens. Jetzt keiner, der immer präsent war, aber ja, ich verstehe. Kannte ihn einfach. War die Beerdigung schon? Nee, die ist, also da gibt's noch gar keinen Termin. Hast du eine Entscheidung gefällt schon? Wirst du da hingehen? Willst du da hingehen? Ich möchte schon gerne, das Ding ist, er kommt von weiter weg eigentlich. Dann muss man, ich muss halt gucken, ob ich da hinkomme, aber das kann man sicher organisieren. Mhm. Ich würde da schon gerne hin. Mhm. Hast du mit anderen Leuten, die vielleicht sogar ein bisschen enger mit ihm noch vertraut waren, verbunden waren, gesprochen schon? Ja, also wir haben uns heute auch getroffen in der Gruppe und darüber geredet und so eine private Trauerfeier quasi abgehalten. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Mhm. Es ist halt ein ganz komisches Gefühl, wenn dann auf einmal jemand weg ist. Also eine private Trauerfeier abgehalten oder plant ihr die zu machen? Nee, wir haben das heute, wir haben uns einfach zusammengesetzt, Kerzen angezündet und drüber geredet und über ihn geredet. Ach so, verstehe. Und so. War das deine erste Konfrontation so im etwas näheren Umfeld mit dem Tod? Ich aus der Familie kenne ich es halt. Aber da war es, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber da konnte man sich vorher drauf einstellen. Mhm. Also als mein Opa gestorben ist, da war irgendwann vorher klar, okay, es ist jetzt vielleicht bald nicht mehr. Mhm. Aber das war halt wirklich so von einem Moment auf den anderen. Aber Niklas, deine Grunderkenntnis ist völlig richtig. Und die sollten wir alle uns immer wieder vor Augen halten, dass das Leben unglaublich wertvoll ist, dass sie jede Stunde einen hohen Wert hat, weil alles ganz schnell zerbrechen kann. Und deswegen sollten wir keine Zeit verschwenden und uns nicht aufhalten mit üblen Dingen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Lieber Niklas, die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch viel Vergnügen in deinem wohlverdienten Ruhestand. Und ich wünsche dir viele schöne Sonnenaufgänge, die hast du dir so gewünscht. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss, Niklas. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Andreas Hulford. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen auch wieder mit einer freien Themennacht, wie immer. Könnt ihr gerne ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Oder mailen domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.